Hört mal, das können wir uns ja dann wieder zurückgeben. Ja. Das sind wunderbare Aufsicht. Ich finde das Verbund ist La Baie de Fondesport. Das ist auch nicht so weit. Ich war noch nicht da, aber alles fertig davon. Das ist ein bisschen wie Niederland. Das ist eine Kathedrale, wo du Obst und Wein kaufen kannst, wo man auch gut essen kann. Führungsdauer eine Stunde. A9, Autobahnausfahrt Dachung Süd. Ja. Das war auch da. Müsst ihr ja nicht auf die Autobahn zu fahren. Richtung Lenzillon kommt Gerne und anschließend kommt es mal nach Rattenklasse. So, großer Schaffchen. Also es ist ungefähr da in den Porträren mit diesen alten Kathedrale, mit den Kathedralen. Und das ist nicht weit von hier. Also, das wäre für den heutigen Ausflug gut. Ganz schlimm, 15 Grad Regen. Aber meine Freundin dachte gerade, es war unser schönes Wetter. Oh, schön. Naja, ist gewesen. Ja.